habe dein Wort gelesen. Ich kenne meine Christenpflicht. Doch wie oft habe ich gewusst, was zu tun war, nur gehandelt habe ich nicht. Herr, vergib mir, nimm von mir alle meine Schuld. Herr, vergib mir. Wort und meiner Tat. Viel zu oft habe ich geredet und gehandelt und fragte nicht nach deinem Rat. Herr, vergib mir, nimm von mir alle meine Schuld. Herr, vergib mir und habe mit mir noch etwas Geduld. Schwärmen von Liebe und Licht. Doch wenn ich mein Leben dann betrachte, eine Werbung bin ich wohl nicht. Herr, vergib.